Kapitel 10. Hier, ich glaube, die gehört Ihnen, sagt der Polizist und gibt Klaas seine Trompete. Wir haben sie auf dem Gelände in Altenwerder gefunden. Klaas nimmt die Trompete. Sie hat ein paar Beulen, genau wie ich, sagt er und versucht zu lächeln. Der Polizist steht an seinem Bett im Krankenhaus. Neben ihm sitzt Nele. Pastor Dirk Heide und Birgit Brandt sind auch da. Nele sieht Klaas an, sie hält seine Hand. Ich bin so froh, jetzt ist alles gut. Bald bist du wieder gesund. Klaas kann sich nicht erinnern, wie er ins Krankenhaus gekommen ist. Was ist passiert? Fragt er. Sein Kopf tut immer noch weh und seine Beine und Arme auch. Und er ist so müde. Du warst in einem Kühlcontainer. Und das ganz schön lange. Dann haben wir dich endlich gefunden. Du warst ohnmächtig. Der Krankenwagen war zum Glück schnell da und hat dich gestern Nacht hierher gebracht, erklärt ihm Nele. Und was ist mit Ole? Fragt er. Nach einem Tritt von deiner Freundin ist er umgefallen. Das hat Nele toll gemacht und jetzt ist er im Gefängnis, erzählt der Pastor. Klaas freut sich. Pastor Dirk Heide und Nele sind Freunde geworden. Früher war das nicht so. Ich bin so froh, dass ich wieder bei dir bin, sagt Klaas und sieht Nele liebevoll an. Ja, und zum Glück haben wir uns nicht im Streit das letzte Mal gesehen, antwortet Nele. Also Klaas, jetzt erzähl doch mal, wie alles passiert ist, bittet der Pastor. Überlegt Klaas. Alles begann damit, dass ich auf dem Weg zum Michel. Plötzlich nimmt er seine Trompete in die Hand und will aufstehen. Welcher Tag ist heute? Ich muss doch Trompete spielen. Wie spät ist es? Nele Lüders, der Pastor und Birgit Brandt müssen lachen. Mein Lieber, heute ist doch Sonntag. Heute musst du nicht spielen. Auch ein Trompeter hat mal Wochenende, ruft der Pastor.